An die Mutter, 16. November 1799. So viel ich die allgemeinere Stimmung und Meinung der Menschen, wie sie jetzt sind, bemerken kann, scheint mir auf die großen gewaltsamen Erschütterungen unserer Zeit eine Denkungsart folgen zu wollen, die eben nicht gemacht ist, die Kräfte der Menschen zu beleben und zu ermuntern und die eigentlich damit endet, die lebendige Seele, ohne die doch überall keine Freude und kein rechter Wert in der Welt ist, niederzudrücken und zu lähmen. Die Übertreibungen sind nirgends gut. Und so ist es auch nicht gut, wenn die Menschen sich vor allem fürchten, was nicht schon bekannt und ausgemacht ist und deswegen jedes Streben nach einem vollkommeneren, als schon vorhanden ist, für schlimm und schädlich halten. Eben dieses scheint mir jetzt die allgemeinere Stimmung zu sein und sie liegt mir deswegen so auf dem Herzen, weil sie im Kleinen wie im Großen wirkt und weil sich kein Mensch lossagen kann von dem schädlichen oder günstigen Einflusse der anderen. An den Bruder, März 1801. Wie wir sonst zusammen dachten, denke ich noch, nur angewandter. Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem Allem ein vorzüglich Einiges und Einigendes, das an sich kein Ich ist, und dieses sei unter uns Gott. Ich spreche wie einer, der beweisen will, wie wenn der andere nicht glaubte. Und das Herz ist mir vom Leben aller Heiligliebenden immer so voll. Was ist dies? Sag's mir. Du fühlst in meine Seele. Ist noch Unglaube? Unglaube an ein schönes Verständnis, wo man auch spricht und klar spricht, weil man freudig spricht? Aber wo man den Freund für ausgemacht ansieht und ihn in jeder Silbe von Neuem feiert, aber nicht so dringend ist. Ja, es ist Unglaube. Aber nicht an das Herz des anderen, sofern es dem Ganzen angehört und insofern es mir gehört. Als wenn wir beide uns nicht lieben müssten, wie wir beide ein höheres lieben, teure Seele. Die Guten lassen sich nicht. Sie können nicht, solange sie gut sind und das Ganze, worin sie begriffen sind, gut ist. Es fehlt nur oft am Mittel, wodurch ein Glied dem anderen sich mitteilt. Es fehlt sehr oft noch unter uns Menschen an Zeichen und Worten. Und siehe, dass wir uns erinnern müssen, dass wir das Versäumte nachholen und sprechen müssen. Laut sprechen zueinander, was wir uns sind, für was wir es sind. Ja, wer das Wort missbraucht, wer Wort verfälscht oder nicht hält, der fehlt wohl sehr, aber gewiss auch der, der es zu wenig braucht. Ich will aber diesmal sonst nichts anderes sagen, als dass wir wie von Neuem anfangen wollen. Künftig, je mehr wir sprechen und fühlen werden, wie kalt das Wort ist, umso mehr werden wir Seele und Treue hineinzulegen suchen, umso mehr wird alles in uns lebendig werden, was gut ist. Die Augenblicke dann, wo es uns endlich einmal gelingt, einander etwas Rechtes herausgesagt zu haben, die Augenblicke, wo der Bruder dem Bruder, der Mann dem Mann, die menschliche Seele der menschlichen Seele als Zeuge eines Heiligen und Freudigen so gegenwärtig ist, die sind dann auch aller Hoffnung und alles Erfolges wert. Die Liebe. Wenn ihr Freunde vergesst, wenn ihr die euren all, o ihr Dankbaren, sie, eure Dichter, schmäht. Gott vergeb es, doch ehret nur die Seele der Liebenden. Denn nur saget, wo lebt menschliches Leben sonst, da die Knechtische jetzt alles, die Sorge zwingt. Darum wandelt der Gott auch sorglos über dem Haupt uns längst. Doch wie immer das Jahr kalt und gesanglos ist, zur beschiedenen Zeit aber aus weißem Feld grüne Halme doch sprossen. Oft ein einsamer Vogel singt, wenn sich mählich der Wald dehnet, der Strom sich regt, schon die mildere Luft leise von Mittag weht, zur erlesenen Stunde. So ein Zeichen der schönen Zeit, die wir glauben. Er wächst einzig genügsam noch, einzig edel und fromm, über den ehernen wilden Boden die Liebe, Gottes Tochter, von ihm allein. Sei gesegnet, o sei himmlische Pflanze mir, mit Gesange gepflegt, wenn des ätherischen Nektars Kräfte dich nähren und der schöpferische Strahl dich reift. Wachs und werde zum Wald. Eine beseeltere, voll entblühende Welt. Sprache der Liebenden sei Sprache des Landes. Ihre Seele der Laut des Volks. Von mir selber und wie es mir gegangen ist, bisher, wie weit ich dein und meiner Freunde wert geblieben und geworden bin, auch was ich treibe und bringen werde, so wenig es ist, davon will ich mit nächstem dir aus der Nachbarschaft deines Spaniens, nämlich aus Bordeaux, schreiben, wohin ich als Hauslehrer und Privatprediger in einem deutsch-evangelischen Hause nächste Woche abreise. Ich werde den Kopf ziemlich beisammen halten müssen, in Frankreich, in Paris. Auf den Anblick des Meeres, auf die Sonne der Provence freue ich mich auch. O Freund, die Welt liegt heller vor mir als sonst und ernster. Ja, es gefällt mir, wie es zugeht. Gefällt mir, wie wenn im Sommer der alte heilige Vater mit gelassener Hand aus rötlichen Wolken segnende Blitze schüttelt. Denn unter allem, was ich schauen kann von Gott, ist dieses Zeichen mir das Auserkorene geworden. Sonst konnte ich jauchzen über eine neue Wahrheit. Eine bessere Ansicht des, das über uns und um uns ist. Jetzt fürchte ich, dass es mir nicht gehe am Ende wie dem alten Tantalus, dem mehr von Göttern ward, als er verdauen konnte. Aber ich tue, was ich kann, so gut ich's kann, und ich denke, wenn ich sehe, wie ich auf meinem Wege auch dahin muss, wie die anderen, dass es gottlos ist und rasend, einen Weg zu suchen, der vor allem Anfall sicher wäre und dass für den Tod kein Kraut gewachsen ist. Und nun, leb wohl, mein Teurer, bis auf Weiteres. Ich bin jetzt voll Abschieds. Ich habe lange nicht geweint, aber es hat mich bittere Tränen gekostet, da ich mich entschloss, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen. Vielleicht auf immer. Denn was hab ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen. Der 30-jährige Höllerlin an Kasimir Ulrich Böhlendorf, 4. Dezember 1801. Die Heimat. Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom, von Inseln fernher, wenn er geerntet hat. So käme auch ich zur Heimat, hätte ich Güter so viele wie Leid geerntet. Ihr teuern Ufer, die mich erzogen einst, stillt ihr der Liebe Leiden? Versprecht ihr mir, ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich komme, die Ruhe noch einmal wieder? Am kühlen Bache, wo ich der Wellen spiel, am Strome, wo ich gleitend die Schiffe sah, dort bin ich bald. Euch, traute Berge, die mich behüteten einst, der Heimat verehrte, sichere Grenzen? Der Mutterhaus und liebender Geschwisterumarmungen begrüße ich bald und ihr umschließt mich, dass wie in Banden das Herz mir heile, ihr Treugebliebenen. Aber ich weiß, der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht. Dies singt kein Wiegengesang, den tröstend Sterbliche singen mir aus dem Busen. Denn sie, die uns das himmlische Feuerlein, die Götter, schenken heiliges Leid uns auch. Drum bleibe dies, ein Sohn der Erde, schein ich zu lieben gemacht, zu leiden. Der Frühling. Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde, die Tage kommen, blütenreich und milde. Der Abend blüht hinzu und helle Tage gehen vom Himmel abwärts, wo die Tag entstehen. Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten wie eine Pracht, wo Feste sich verbreiten, der Menschentätigkeit beginnt mit neuem Ziele. So sind die Zeichen in der Welt der Wunder viele. Den 24. April 1839 mit Untertänigkeit Scardanelli. An die Mutter aus Tübingen. Verehrungswürdigste Frau Mutter, die vortreffliche Frau Zimmerin ermahnt mich, dass ich möchte es nicht vernachlässigen, Ihnen mit einem Schreiben aufmerksam zu sein und so die Fortdauer meiner Ergebenheit Ihnen zu bezeugen. Die Pflichten, die Menschen sich schuldig sind, zeigen sich vorzüglich auch in einer solchen Ergebenheit eines Sohnes gegen seine Mutter. Die Verhältnisse der Menschen zueinander haben solche Regeln und die Befolgung dieser Regeln und mehrere Übung in denselben macht, dass die Regeln so ferne, weniger hart und mehr dem Herzen angemessen scheinen. Nehmen Sie vorlieb mit diesem Zeichen meiner beständigen Ergebenheit, ich nenne mich Ihren gehorsamen Sohn Hölderlin. Hyperion an Bellarmin. So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefasst, noch weniger zu finden. Demütig kam ich, wie der heimatlose, blinde Ödipus, zum Tore von Athen, wo ihn der Götterhain empfing und schöne Seelen ihm begegneten. Wie anders ging es mir. Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft, und selbst durch Religion barbarischer geworden, tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes, das, mein Bel-Armin, waren meine Tröster. Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt? Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag es auch. Nur muss er es mit ganzer Seele treiben, muss nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel passt, muss nicht mit dieser kargen Angst buchstäblich, heuchlerisch das, was er heißt, nur sein. Mit Ernst, mit Liebe muss er das sein, was er ist. So lebt ein Geist in seinem Tun. Und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß er es mit Verachtung weg und lerne pflügen. Deine Deutschen aber bleiben gerne beim Notwendigsten. Und darum ist bei ihnen auch so viele Stümperarbeit und so wenig Freies, echt Erfreuliches. Doch das wäre zu verschmerzen, müssten solche Menschen nur nicht fühllos sein für alles schöne Leben, ruhte nur nicht überall der Fluch der gottverlassenen Unnatur auf solchem Volke. Die Tugenden der Alten seien nur glänzende Fehler, sagt einmal, ich weiß nicht, welche böse Zunge. Und es sind doch selber ihre Fehler Tugenden. Denn da noch lebt ein kindlicher, ein schöner Geist. Und ohne Seele war von allem, was sie taten, nichts getan. Die Tugenden der Deutschen aber sind ein glänzend Übel und nichts weiter. Denn Notwerk sind sie nur aus feiger Angst, mit Sklavenmühe, dem wüsten Herzen abgedrungen und lassen trostlos jede reine Seele, die von Schönem gern sich nährt. Ach, die verwöhnt vom heiligen Zusammenklang in edleren Naturen den Misslaut nicht erträgt, der schreiend ist in all der toten Ordnung dieser Menschen. Ich sage dir, es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. Und was selbst unter Wilden göttlich rein sich meist erhält, das treiben diese allberechnenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt und können es nicht anders. Denn wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es seinen Nutzen, es schwärmt nicht mehr, bewahre Gott, es bleibt gesetzt. Aber du wirst richten, heilige Natur, denn wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen zum Gesetze nicht sich machten für die Bessern unter ihnen, wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind, und möchten sie doch lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhnten. Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diese Gottverlassenen ihnen einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen, dass bei ihnen nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihens, die göttliche Natur, nicht achten, dass bei ihnen eigentlich das Leben schal und sorgenschwer und übervoll von kalter, stummer Zwietracht ist, weil sie den Genius verschmähen, der Kraft und Adel in ein menschlich Tun und Heiterkeit ins Leiden und Lieb und Brüderschaft den Städten und den Häusern bringt. Und darum fürchten sie auch den Tod zu sehr und leiden um des Austernlebens willen alle Schmach, weil Höheres sie nicht kennen als ihr Machwerk, das sie sich gestoppelt. O Bellarmin, wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht wie Lebensluft ein allgemeiner Geist. Da öffnet sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt und fromm und groß sind alle Herzen und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk und gerne mag der Fremde sich verweilen. Wo aber so beleidigt wird die göttliche Natur und ihre Künstler, ach, da ist des Lebens beste Lust hinweg und jeder Stern ist besser denn die Erde. Wüster, immer öder werden da die Menschen, die doch alle schön geboren sind. Der Knechtsinn wächst, mit ihm der grobe Mut. Der Rausch wächst mit den Sorgen und mit der Üppigkeit der Hunger und die Nahrungsangst. Zum Fluche wird der Segen jedes Jahres und alle Götter fliehen. Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert und zu solchem Volke kommt. Und dreifach wehe dem, der, so wie ich, von großem Schmerz getrieben, ein Bettler meiner Art, zu solchem Volke kommt. Genug, du kennst mich, wirst es gut aufnehmen. Ich sprach in deinem Namen auch. Ich sprach für alle, die in diesem Lande sind und leiden, wie ich dort gelitten. Vom Abgrund nämlich ein Fragment. Vom Abgrund nämlich haben wir angefangen und gegangen, dem Leuen gleich in Zweifel und Ärgernis. Denn sinnlicher sind Menschen in dem Brand der Wüste, lichttrunken, und der Tiergeist ruhet mit ihnen. Bald aber wird, wie ein Hund, umgehen in der Hitze meine Stimme auf den Gassen der Gärten, in denen wohnen Menschen in Frankreich. Der Schöpfer. Frankfurt aber, nach der Gestalt, die Abdruck ist der Natur, zu reden des Menschen nämlich, ist der Nabel dieser Erde, diese Zeit auch ist Zeit und deutschen Schmelzes. Ein wilder Hügel aber stehet über dem Abhang meiner Gärten, Kirschenbäume. Scharfer Otem aber wehet um die Löcher des Felses. All da bin ich, alles miteinander. Wunderbar aber über Quellen beuget schlank ein Nussbaum und sich. Beere wie Korall hängen an dem Strauche über Röhren von Holz, aus denen ursprünglich aus Korn, nun aber zu gestehen, befestigter Gesang von Blumen als neue Bildung aus der Stadt, wo bis zu Schmerzen aber der Nase steigt, Zitronengeruch auf und das Öl aus der Provence, und es haben diese Dankbarkeit mir die gaskonischen Lande gegeben, gezähmet aber noch zu sehen. Und genährt hat mich die Rapierlust und des Festtags gebraten Fleisch, der Tisch und braune Trauben, braune. Und mich leset, o, ihr Blüten von Deutschland, o, mein Herz wird untrügbarer Kristall, an dem das Licht sich prüfet, wenn Deutschland. Sie hörten Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt. Friedrich Hölderlin und sein Verhältnis zu den Deutschen. Es waren Ausschnitte aus einer literarischen Matinee des Deutschen Theaters Berlin aus dem Jahr 1990. Gesprochen haben Bärbel Bolle, Elsa Gruber-Deister, Corinna Harfuch, Käthe Reichel, Johanna Schall, Jürg Gutzon, Frank Lienert, Dieter Mann, Daniel Morgenroth, Ulrich Mühe und Klaus Piontek.